den Osten und Höhen, es kam das verwegene Schritt. Wir steigen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Wehen müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Lohn und Wilden an. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Engelland. Wir sind im Moment.